Der Thule-Orden, die schwarze Macht des Dritten Reiches, von Karl Höfkes. Spätherbst 1917. Seit Tagen peitscht der Regen über die Schlachtfelder im Westen. In den Granattrichtern und Schützengräben, die das Land wie schwarze Kanäle durchfurchen, steht das Wasser. Der Krieg hat sich festgefressen. Seit Monaten krallen sich die Soldaten in die feuchte Erde. Sinnlose Nahkämpfe um wenige Meter Boden. Was sie am Morgen blutig erobern, fällt am Abend wieder in die Hand des Gegners. Menschen als Kanonenfutter. Wie eine riesige Knochenmühle zermalmt der Krieg die Jugend der Völker. Noch stehen die deutschen Armeen tief in Frankreich und Belgien. Doch alle Verantwortlichen wissen, dass die Niederlage unvermeidbar ist. Alle Opfer waren vergebens. Der Sturz ins Nichts ist nur noch eine Frage der Zeit.